Reducation. Rather than try to take on the whole system, we found one point of attack, and that is education. Eine Kooperation zwischen dem Free Education Movement Marburg und dem Referat für internationale Vernetzung des ASTA Marburgs. Wir berichten über die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, insbesondere Bildung, global und lokal. Education either facilitates integration of the younger generation into the logic of the status quo, or becomes the practice of freedom. I would say, fold up shop in all other places, and let's go at the education. Police in London are on high alert as an estimated 10,000 students gear up for a rally against education cuts. Whenever people begin to threaten the interest of national states, then they are usually affected by state coercion. We want to use this opportunity to express our solidarity with all activists fighting for free education. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reducation, Reducation Nummer 12. Gleich geht's los, wir spielen jetzt erst nochmal ein Lied und dann geht's los. Und zwar gibt es jetzt von Aquanaro Tales of Man. This is for my people, uh-huh. Say this is for my people. Yo, they say the time tells the tales of men, the clock ticks as I dwell within. Where the self begins, my school of thought start expel the friends till I'm alone again, born a poem again. I love Jones in the cold of winter, left Chandumu to Cologne for him, my heart and soul for him. I figure love is like a journey when you lose yourself to find your home again. Hey yo, the road is thin and let's travel my path, a long battle, teenage parents and drug addicts, gangster rap, love ballads, green tea and thug passion, the plight of love, passive God for they jacket, like say something and see what happened. Another portrait of the app, heart stares, finger snapping, born wasted talent, handcuffs in urban fashion, I suppose it's all balance, and it must be. To my people stuck in poverty, all around the world. To my people who be suffering, all around the world. To my people who be fatherless, all around the world. To my people who be struggling. My ghetto children, all around. I was in Beijing, carrying the burden of Camden. Had to put it down to dissect and overstand it. The antics of life and living could damage the Christ within. So I stay strict to keep my name balanced like I'm Robin. Giving Scotty, fit the status, be the heads of young Malcolm. Spend the dreams deferred, we know all about them. Some found the Renaissance on the streets of Harlem. North Philly, Hussein, their modern day Sodom. Phone call with a sister that I know since college. Talking that old weight in the exhale garbage. The problem, we forget quick how we play a part in how we attract, host, and maintain the nonsense. Regardless, had to climb inside, search the goddess. Astonished to find that I was looking for a father. My elder sat me down, stripped me of my armor. Said you only find his private parts, so never have half his heart. And you will never have half his heart. Ooh. And you will never have half his heart. Hey, he will never have, and you will never have half his heart. So my people stuck in poverty, all around the world. To my people who be struggling, all around the world. To my people who be fatherless, all around the world. To my people who be suffering. Hey, my ghetto children, all around. To my people stuck in poverty, all around the world. To my people who be suffering, all around the world. To my people who be fatherless, all around the world. To my people who be struggling. I say struggling. This is for my people. This is for my people. This is for my people. This is for my people. Say this is for my people. This is for my people. They say the time tells the tales of men. Tell the men. Ja, da sind wir wieder mit Reducation Nummer 12 bei Radio Unerhört 90.1. Gerade haben wir gehört. Akua Naru featuring African Footprint mit Tales of Man. Genau. Und heute im Studio sind, wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, Justina ist da. Der Marius ist da. Und auch der Mo. Und der Freddy ist, der Freddy sitzt noch draußen, soll ich sagen. Und liest noch Zeitung, ja. Ganz aktuell. Und Steffen kommt auch noch vorbei. Und ich heiße Yannick und neben mir sitzt Sarah. Heute reden wir über, also erstmal haben wir jetzt gleich unseren Nachrichtenblock über lokale, europaweite und weltweite Themen sowie Termine. Und anschließend reden wir dann über die, wollen wir dann über die Wohnraumproblematik in lokal, aber auch bundesweit reden. Da gab es in letzter Zeit einiges, was passiert ist. Dann möchten wir über eine Veranstaltung reden, die wir bald organisieren werden als Freedom, als Free Education Movement Marburg. Und schließlich möchten wir dann noch über eine Demo reden, die hier in Marburg stattgefunden hat am 9.2. Und ja, das war's auch schon. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mit den Nachrichten an. Genau. Marburg, die Demo am 29.2. Am 9.2. Am 9.2. fand in Marburg eine vom Krisenbündnis organisierte Demonstration unter dem Motto »Wir sind wütend« statt. Der Demonstrationszug ging dabei an Orten in der Stadt vorbei, welche die Verantwortlichen und ProfiteurInnen der sogenannten Krise aufzeigen sollten. So hielt der Demonstrationszug zum Beispiel am Kongresszentrum der Deutschen Vermögensberatung in der Nähe des Bahnhofs an, um dort über den Einfluss Rheinfrick-Pohls auf die Stadtentwicklung zu informieren und dessen Auswirkungen auf die Wohnsituation zu kritisieren. An der Demonstration nahmen in etwa 200 Personen teil. Am Ende der Demonstration kam es zur Auseinandersetzung mit der Polizei, die den Demonstrationszug nicht zu ihrem Abschlusskundgebungsort durchlassen wollte. Nachdem die Demonstration kurz darauf für aufgelöst erklärt wurde, kam es nach Kenntnis des Ermittlungsausschusses zu 4 vorübergehenden Gewahrsamnahmen, bei denen die Personalien von TeilnehmerInnen festgestellt wurden. Besetzung. Am Abend der Demo am 9.2. kam es zur Besetzung der Fronhofschule in Marburg. Mit dem Motto Wohnraum vergesellschaften, soziale Zentren schaffen, wollten die BesetzerInnen zum einen auf die schlechte Wohnraumsituation, welche sich unter anderem in zu hohen Mieten widerspiegelt, aufmerksam machen, als auch sich für mehr sozialen und gesellschaftlichen Raum für Menschen einsetzen. Die Besetzung wurde am 11.2. von den Aktiven freiwillig aufgelöst. Weitere Aktionen sollen folgen. Mehr Informationen gibt es auf squadmarburg.wordpress.com. Asta. Ab kommenden Montag, dem 25.02., finden in Marburg im Asta Renovierungsarbeiten statt, welche voraussichtlich bis zum 5. April abgeschlossen sein sollen. Die Härtefallsprechstunde als auch die Rechtsberatung werden deswegen entweder im Raum der Fachschaftenkonferenz oder im Raum des Schulenreferates stattfinden. Genaue Informationen werden aber auf der Asta Homepage veröffentlicht. Das Referat für internationale Vernetzung des Asta Marburg sucht ab April Nachwuchs. Wir haben auch hier jemanden sitzen, den Referenten Mo, der eben auch an der Radiosendung mitarbeitet. Und was genau zu den Aufgaben des Referates gehört, das wird er uns jetzt erzählen. Ja, also das Aufgabengebiet ist sehr breit gefächert und es hängt dann stark davon ab von den entsprechenden Leuten, die sich in dem Referat einbringen, was sie genau machen wollen. Entweder in der Verwaltung auf der Plattform der International Student Movement auf globaler Ebene mitzuhelfen und sich zu vernetzen mit Aktiven weltweit, hauptsächlich übers Internet. Oder auf der anderen Seite kann man natürlich auch helfen, hier vor Ort in Marburg entsprechende Informationen zu verbreiten. Das heißt Flyer entwerfen oder Berichte schreiben über Bewegungen und Entwicklungen in anderen Regionen der Welt. Und einfach helfen, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen, für die globalen Zusammenhänge der Probleme, die wir einerseits hier in Marburg haben und auch im Rest der Welt zu beobachten sind. Mhm. Da es ja eine ehrenamtliche Tätigkeit wird, gibt es dafür eine Aufwandsentschädigung? Wenn ja, wie hoch ist sie? Ja, also es gibt eine Aufwandsentschädigung für sogenannte Praktika, die man machen kann im ASTA. Also es gibt die Möglichkeit, dann erstmal einen Monat lang im ASTA eine Art Praktikum zu machen und das auch im Referat für internationale Vernetzung, um dann erstmal herauszufinden für sich selber, ob die Tätigkeit einem liegt und ob das einem Spaß macht. Und falls dem so ist, kann man nach dem einen Monat auch eventuell Referent werden. Aber das liegt dann auch nicht in, oder Referentin, das liegt dann aber auch nicht in der, also das muss dann der AStA als Koalition auch entscheiden, ob die das dann wollen. Ja. Mhm. Ja, und es gibt auch eine Aufwandsentschädigung, die beträgt 125 Euro? 135? Ja, 135 Euro im Monat. Mhm. Genau. Und sollten jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer dabei sein, die Interesse an sowas haben, an wen wenden sie sich am besten? Am besten eine E-Mail schreiben, also am besten erstmal auf der AStA-Homepage www.asta-marburg.de. Da gibt es unter den Referaten eine Rubrik auch internationale Vernetzung, sich das einfach mal durchlesen, das nochmal genauer erklärt, was das Referat so macht. Und wenn das einen interessiert, dann bitte melden bei internationale-vernetzung@asta-marburg.de. Gut. Und die E-Mail-Adresse ist vermutlich auch auf der Homepage zu finden. Genau. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu den Nachrichten und zwar geht es weiter in Marburg. Die Stadt Marburg lädt für den 25. Februar zum runden Tisch zum Thema preiswerter Wohnraum ein. Gemeinsam mit allen Teilnehmenden soll ein Prozess eingeleitet werden, um die Wohnraumsituation in der Universitätsstadt Marburg weiter zu verbessern, heißt es in der Einladung. Als Einstieg in die Thematik soll zunächst die Daten- und Faktenlage der Stadt Marburg vorgestellt werden. Der runde Tisch findet von 17 bis 19 Uhr im Sitzungssaal in der Barfüßerstraße 50 und zwar am 25. Februar statt. Es soll um Anmeldung gebeten werden aus planungstechnischen Gründen. So, dann gehen wir weiter nach Frankfurt. Nach 10 Jahren müssen die HausbesetzerInnen das Institut für Vergleichende Irrelevanz, kurz IVI, im Frankfurter Westend in der Kettenhofweg 130 räumen. Das Landgericht gab am Freitag, dem 15. Februar, der Immobiliengesellschaft Franco-Nofurt AG Recht, die das Gebäude 2012 von der Goethe-Universität gekauft hatte. Das ergangene Urteil forderte die HausnutzerInnen auf, das Gebäude zu verlassen und an die Klägerin herauszugeben. Als Reaktion auf das Urteil haben Aktive 3 Objekte besetzt, wobei die Besetzung des Sigmund-Freud-Institutes der Goethe-Universität Frankfurt als einzige erfolgreich verlief. Die HausnutzerInnen haben während der 3-tägigen Besetzung ein inhaltliches Programm für eine Woche erstellt, das auch trotz der Räumung des Institutes im Gebäude stattfinden durfte und auch weiterhin darf, meines Wissens. Da kommen wir bei den Terminen, glaube ich, nochmal dazu. Mhm. Weiter zu Hessen. Im Dezember 2012 hat die CDU-FDP-Koalition ein hessisches Kinderförderungsgesetz in den Landtag eingebracht. Mit diesem Gesetz bzw. mit diesem Entwurf des Gesetzes will sie die Förderung von Kindertageseinrichtungen durch das Land Hessen neu ordnen. KritikerInnen sprechen von einer deutlichen Verschlechterung der Betreuungsbedingungen, sollte das Gesetz in Kraft treten. Im Fokus der KritikerInnen stehen dabei die Deprofessionalisierung des Personals, die drohende Veränderung der Öffnungszeiten sowie die geplante Ausweitung der Gruppengrößen auf 25 Kinder. Inzwischen haben mehr als 15.000 Menschen die Petition unterzeichnet, welche sich gegen das Gesetz wendet. Wenn mehr Informationen zu der Petition oder auch zu dem Gesetz gewünscht sind, so sind diese zu finden unter anderem auf der GEW Hessen Homepage, die da heißt www.gew-hessen.de. Dann kommen wir jetzt zu europaweiten Nachrichten. In Dresden haben am 13. Februar tausende Antifaschisten erfolgreich den alljährlich geplanten Nazi-Aufmarsch blockiert. Die Menschenblockade von mehr als 4000 Personen verhinderte den Marsch der ca. 800 Nazis. Brighton, England. Am 7. Februar besetzten Studierende in Brighton ein Konferenzzentrum auf dem Campus der Sussex University. Die Besetzung erfolgte im Anschluss an eine Demonstration, die sich gegen die Privatisierungsvorhaben der Universitätsleitungen wendete. Die Unileitung hat trotz der Ablehnung der Angestellten und Studierenden vor, verschiedene Angebote der Universität an private Anbieter auszugliedern. Dadurch würden 235 Stellen gekürzt. Die Besetzerinnen haben weiterhin folgende Forderungen formuliert. Firstly, a complete halting of the ongoing bidding process and an end to the entire privatization program, effective immediately. Also eine sofortige Beendigung des Privatisierungsprozesses. Secondly, a commission of students, staff and lecturers to be formed, with a full remit to re-evaluate procedures and channels for holding management accountable, as well as reviewing and extending student and workers' say in these decisions. Also eine Kommission bestehend aus Studierenden und Angestellten und Professoren und Mitarbeitern, die Mitspracherecht bekommen in solchen Entscheidungen. Thirdly, an end to the intimidation that senior and middle management have used to deter students and workers for erring and acting on their concerns. Also ein Ende der Einschüchterungstaktik durch die Universitätsführung gegenüber Studierenden und Arbeitern. Ja, dann habe ich noch ein paar weltweite News. In Portland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, haben Schülerinnen der Portland Student Union, also ein Zusammenschluss von Schülerinnen an öffentlichen Schulen in Portland, Anfang Februar beschlossen, eine Reihe von staatlich vorgeschriebenen Prüfungen zu boykottieren. Die sogenannten Oregon Assessment of Knowledge and Skills Exams, oder OAKS, testen die Lese-, Schreib- und Mathematikkenntnisse der Schülerinnen und sind eine Voraussetzung für den Highschool-Abschluss im Staat Oregon. Die Kritik der Schülerinnen an den OAKS richtet sich danach, dass diese standardisierten Tests vorrangig dazu dienen, die Performance der Schulen zu testen. Den Schülerinnen selbst würden sie nichts bringen. Nicht nur in Oregon werden Tests boykottiert, auch in Seattle im Staat Washington haben Lehrende angekündigt, ihre Schülerinnen nicht die sogenannten Measure of Academic Progress oder MAPS machen zu lassen, mit der Begründung, die Tests fragen gar nicht die Kenntnisse ab, die den Schülern vermittelt werden. Christchurch, Neuseeland. Am 19. Februar protestierten rund 500 Menschen gegen die Schließungen von Schulen. Die Regierung hat vor, in der Region Christchurch die 214 vorhandenen Schulen auf 41 sogenannte Lerncluster zusammenzulegen. Das bedeutet, dass mehrere Schulen geschlossen und zahlreiche zusammengelegt werden müssen. Die offizielle Begründung für das Projekt seien vergangene Erdbeben in der Region. Diese hätten dazu geführt, dass mehrere tausend Schülerinnen in andere Schuldistrikte umgezogen sind. Weiterhin sollen viele der Schulen schwer beschädigt sein. Die Demonstranten sehen in dem Vorhaben eine Folge von Spartpolitik. Bangkok, Thailand. Am 13. Februar versammelten sich etwa 60 Studierende vor dem Eingang des Parlaments in Bangkok, um gegen die Privatisierungsvorhaben an der Khasetsart-Universität zu protestieren. Einige Studierende trugen nur Boxershorts und hüllten sich in Protestbannern ein. Außerdem hielten sie Schilder hoch, auf denen sie sich gegen die Privatisierung ihrer Hochschule aussprachen. In diesem Zusammenhang äußerte sich Nipit Pon, ein Student vor Ort. The bill had been handled without any participation by students, lecturers or other employees or members of the public. Some provision need to be amended because they give too much power to the university council. Also er beschreibt, dass dieses Vorhaben ohne Teilhabe der Studierenden und Professoren und anderen Mitarbeitern der Universität vorangetrieben wurde und dass sie der Universitätsleitung zu viele Entscheidungsmöglichkeiten und Macht gibt. Schaffung eines ESM Admin Collective. Das International Student Movement ist eine offene Plattform für die Kooperation, Kommunikation und Vernetzung zwischen Einzelpersonen und Gruppen im Kampf gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Bildung und für eine freie emanzipatorische Bildung. Um eine transparentere Verwaltung der Plattform in Zukunft sicherzustellen, arbeiten Aktive aus verschiedenen Regionen der Welt seit etwa 2 Monaten an der Schaffung eines ESM Admin Collective, also eines administrativen Kollektivs. Das Kollektiv koordiniert sich überwiegend über einen separaten E-Mail-Verteiler sowie regelmäßige Chat-Treffen. Auch das Referat für internationale Vernetzung des AStA Marburgs hilft bei der Verwaltung der Plattform. Für Fragen im Zusammenhang mit der Plattform oder falls ihr euch ebenfalls einbringen wollt, meldet euch einfach unter internationale-vernetzung@asta-marburg.de. Die Homepage des International Student Movements lautet ism-global.net. Damit kommen wir zu den Terminen. Ja, die Termine vorzustellen ist mein Part. Als ersten Termin ein bisschen Selbstwerbung. Am Mittwoch, dem 28.02. um 16 Uhr trifft sich die Gruppe Freedom, die auch Mitveranstalter dieser Radiosendung ist, in der Philfak zu einem offenen Plenum für alle Menschen, die Lust haben, sich für freie emanzipatorische Bildung irgendwie einzusetzen und nach Menschen suchen, die das ähnlich sehen. Also wie gesagt, am 28.02. um 16 Uhr in der Philfak. Außerdem möchten wir hinweisen auf den 1. Mai, der am 1. Mai stattfindet und die dieses Jahr das Besondere ist, dass die NPD nach Frankfurt zu einer Demonstration gegen die Krise oder gegen den Euro aufgerufen hat. Gegen das Großkapital, also eine strukturell antisemitische Argumentation, die halt Nazis mobilisieren soll, durch Frankfurt zu laufen. Und dort gibt es ein Bündnis, das sich dort dagegen stellt und dazu aufruft, sich zu beteiligen. Also guckt euch noch in Gruppen um. Es wird sicherlich auch aus Marburg noch eine größere Mobilisation geben. Wir wollten nur schon mal etwas früher darauf hinweisen. Es gibt auch zum Thema eine Resolution der VV, genau, die das auch erwähnt. Morgen am Freitag um 19.30 Uhr veranstaltet die Gruppe Jerekel. Das ist der Verband der kurdischen Studierenden. Um 19.30 Uhr im Kete-Dinibir-Saal, also im DGB-Haus in der Bahnhofstraße 6, eine Infoveranstaltung mit dem Thema strafrechtliche Verfolgung von Rechtsanwälten in der Türkei, wo unter anderem eine Referentin vom Republikanischen Anwaltsverein aus Berlin kommt und die sich halt schon länger mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja, als weitere Termine auch in Bezugnahme auf die Besetzung des IWI beziehungsweise die daraus folgende Besetzung des Sigmund-Freud-Instituts, die noch immer andauert, wollten wir darauf hinweisen, dass es morgen um 16 Uhr eine Veranstaltung zum Thema Erziehung im Kapitalismus gibt, am Samstag zum Thema Psychoanalyse und Gesellschaftskritik und noch viele weitere interessante Vorträge und Diskussionsrunden. Genauere Informationen findet ihr auf dem Blog 152.blogsport.de oder wenn ihr kurz nach IWI Frankfurt googelt, dann findet ihr auch den Verweis darauf oder auf einer anderen Website eurer Wahl, eine andere Suchmaschine. Ja genau, am 8.3. ist wieder der Weltfrauentag, da wird es auch in Marburg viele interessante Aktionen geben, unter anderem ein Konzert, einen Vortrag und so weiter, also haltet da auch die Augen offen. Und dann nochmal darauf hinweisen, der runde Tisch zur Wohnraumsituation am 25.2. von 17 bis 19 Uhr im, wie heißt der Saal? Sitzungssaal in der Barfüßerstraße 50. Genau. Und auch zum Anschluss an den Nachrichtenblock zum Kinderfördergesetz gibt es am 6.3. um 17 Uhr am Elisabeth-Blochmann-Platz eine Demonstration, die auch das Kinderfördergesetz kritisiert, und zwar konkret befürchten sie eine Verschlechterung der Qualität der Kinderbetreuung, zum Beispiel größere Gruppen und mehr fachfremdes Personal. Außerdem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern, kürzere Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen und perspektivisch befürchten sie eine Ausbildung von einer Zweiklassen-Kinderbetreuung. Also seid solidarisch am 6.3. am Elisabeth-Blochmann-Platz um 17 Uhr. Das war es soweit von den Terminen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und ich glaube, jetzt hören wir erstmal Musik. Slowly fade, so I lift my eyes and I say, slow and fade.